sind diese Leute da draußen und was wollen die hier? Das sind nur einige dieser radikalen Umwelthainis, die um jeden Preis Randale machen wollen. Die sind völlig ungefährlich, Sir. Das ist nicht wahr. Diese Leute haben uns in Indonesien sehr geschadet. Ja. Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Heute Klimawandel oder Systemwechsel? Oder abgewandelt vielleicht, was unterscheidet das Frankfurter Institut für Sozialforschung vom Club of Rome? Beiträgen wollen wir heute einen, sagen wir mal, geschichtsphilosophischen Zugang wagen. In dem ersten kürzeren Beitrag hält Jörn Schulz den grünen Kapitalismus für gescheitert. Der nächste Beitrag ist dann etwas länger, aber anonym veröffentlicht worden. 18 Thesen zum Verhältnis von Wahnsinn und Realität. Im dritten Beitrag findet dann Johannes Hauer, dass ideologiekritische Beiträge zur Ökologie allzu oft abgeklärt seien. Und in der zweiten Stunde hören wir da einen Text von Gerhard Scheidt. Er denkt über die Rettung der Natur nach und stößt auf die Verdrängung des Souveräns. Umweltschutz als antikapitalistischer Wahn. Von 2008. Es wird ja immer gesagt, wir haben unseren Kindern diese Erde bloß vererbt. Im letzten Beitrag stellt die Gruppe Antifa C klar, unsere Erde hat uns diese Kinder bloß vererbt. Eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen lebt in dem festen Glauben, dass ihre Meinung mindestens ebenso viel zähle wie wissenschaftliche Erkenntnisse und empirische Befunde. Zum Beispiel die Flat Earther. Was wissen schon diese Astrophysiker? Kann nicht auch ein unsichtbarer Antimond für die Mondfinsternisse verantwortlich sein? Haben nicht Denker überzeugend nachgewiesen, dass die Erde eine Scheibe ist? Den Flat Earthern muss zugute gehalten werden, dass sie sich um Beweise bemühen und im Jahr 2020 eine Expedition zum Eiswall am Rand der Welt wagen, obwohl sie glauben, dass dieser von der NASA scharf bewacht wird. Einen vergleichbaren Forscherdrang lassen die sogenannten Klimaskeptiker leider vermissen. Ihr Glaube ist selbstgenügsam. Dafür widmen sie sich mit großem Eifer der Diskreditierung der derzeit prominentesten Kämpferin für eine konsequentere Klimapolitik. Es ist nicht ungewöhnlich, dass einer politischen Aktivistin Hass entgegenschlägt. Doch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Feinde Greta Thunbergs Angst vor ihr haben. Sie lässt weibliche Emotionalität vermissen. Das hat man schon Hillary Clinton nicht verziehen. Doch in der Fantasie der Klimaskeptiker wird sie zu einer erbarmungslosen Terminatorin. Verzichte auf dein Auto und dein Steak. Für ihre Feinde personifiziert sie die kapitalistische Modernisierung, die ihr Männlichkeitsbild bedroht. Bis weit hinein in die Reihen der Sozialdemokratie gibt es eine Anhänglichkeit an einen Industriekapitalismus, der kracht, stinkt und die Sache schweißgebadeter Männer ist. Das Aufheulen des Verbrennermotors durch das Surren des Elektromotors zu ersetzen, wird als symbolische Kastration empfunden. Die berechtigte Sorge, durch eine konsequentere Klimapolitik den Arbeitsplatz zu verlieren, wird von patriarchalen Sehnsüchten überformt. Eine solche Konstellation ist nicht grundsätzlich neu. Vor 50 Jahren kämpfte die Lehrlingsbewegung nicht nur gegen unternehmerische Ausbeutung, sondern auch gegen autoritäre, oftmals prügelnde und überwiegend sozialdemokratische Meister und Vorarbeiter. Teils infolge von Einsicht, teils weil die Lehrlinge zurückschlugen, änderten sich die Verhältnisse. Für einen vergleichbaren Kampf in den Gewerkschaften, die in der Autobranche eisern zu ihren Unternehmen halten, fehlen derzeit die Voraussetzungen. Die Klimaschutzbewegung ist als Massenbewegung noch eine neue Erscheinung. Sie steht erst am Anfang ihrer Politisierung, die allerdings auch ausbleiben kann. Dass sie überwiegend von der Mittelschicht getragen wird, entspricht ebenso der historischen Normalität wie die dem herrschenden Bewusstsein folgende Konzentration auf den individuellen Konsum und Appelle an die Politiker. Bleibt es dabei, wird die Klimadebatte an der Basis zum Clash of Lifestyles, in dem beide Seiten mit Staatskonsum ihre jeweilige moralische Überlegenheit dokumentieren, während man sich auf der offiziellen Ebene von Konferenz zu Konferenz schleppt, um immer wieder mit größtem Bedauern festzustellen, dass man seine Ziele immer noch nicht erreicht hat. Klimapolitik ist Klassenpolitik. Die Bevölkerung ärmerer Länder und die ärmeren Schichten der Bevölkerung reicherer Länder werden stärker unter dem Klimawandel zu leiden haben. Aber völlig zu Recht gehen die Lohnabhängigen in den von fossilen Brennstoffen abhängigen Branchen davon aus, dass sie keine adäquaten Ersatzarbeitsplätze erhalten werden. Da bereits jetzt selbst Hartz-IV-Empfänger die Stromrechnung der Großkonzerne mitbezahlen, muss man nicht lange rätseln, wer für die Kosten der Klimapolitik aufkommen soll. Andere als marktwirtschaftliche Lösungen aber sind derzeit kaum im Angebot. Damit einher geht das Beharren darauf, im nationalstaatlichen Wettbewerb weiterhin die Nase vorn haben zu müssen. Deutschland bleibt ein hochattraktiver Standort, gehört zu den 11 Zielen, die von der Kohlekommission als gleichrangig mit der Umwelt- und Klimaverträglichkeit der Energieversorgung genannt werden. Das haben auch die Vertreter von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace brav unterschrieben. Eine klassenkämpferische Klimapolitik ist nicht allein eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Der grüne Kapitalismus, die rechtzeitige Umstellung auf umweltschonende Produktion mit erneuerbarer Energie, ist gescheitert. Der CO2-Ausstoß steigt weiter und die vorhandenen technologischen Lösungen sind, wie die derzeitige Form der Elektromobilität, bestenfalls unausgegoren. In den kommenden 10 bis 20 Jahren aber wird sich entscheiden, ob die katastrophalsten Folgen der globalen Erwärmung abgewendet werden können. Für die sozialistische Revolution reicht die Zeit also leider nicht. Mag das Scheitern der kapitalistischen Klimapolitik auch bei mehr Menschen die Einsicht reifen lassen, dass Kosmopolitismus und demokratische Planwirtschaft auf globaler Ebene die nächsten notwendigen Schritte der zivilisatorischen Entwicklung der Menschheit sind. Vorläufig kann es daher nur um diese oder jene Version eines Green New Deal gehen, wie er bei den Demokraten in den USA debattiert wird. Das kann die Probleme nicht lösen, sondern nur vermindern, aber helfen, weitergehende Maßnahmen vorzubereiten. Wenn es gelingt, in diesem Rahmen Prinzipien durchzusetzen, die mit der Konzentration auf den individuellen Konsum brechen, die aus der Anpassung an klimapolitische Notwendigkeiten ein weiteres Feld der Selbstoptimierung macht. Diese Anpassungsleistung kann gutwilligen Angehörigen der Mittelschicht einen Distinktions- und Statusgewinn verschaffen. Die Wirkung auf den CO2-Ausstoß ist jedoch unzureichend. Produktionsbeschränkungen und die Subventionierung erwünschter Neuerungen, ein Einstieg in die demokratische Kontrolle über die Produktionsmittel, müssen Vorrang vor marktwirtschaftlichen Regelungen haben, die unweigerlich die Armen stärker treffen und zudem nicht rechtzeitig wirksam sind. Der Kampf für einen Green New Deal kann für den Kampf um soziale Fortschritte genutzt werden. Die Branchen, die Mobilität gewährleisten, werden in Zukunft weniger Beschäftigte benötigen. Was liegt da näher als eine ohnehin längst fällige drastische Verkürzung der Arbeitszeit? Auch die Kostenverteilung muss nicht Arme und Reiche gleich belasten. Warum nicht den Strompreis nach dem Haushaltseinkommen staffeln und Reiche mehr für die Energie bezahlen lassen? Ein Green New Deal, der hilft, den Übergang zum Sozialismus vorzubereiten, können nur Gewerkschaften und soziale Bewegungen durchsetzen. Die Klimaschutzbewegung aber, und hier gibt es eine legitime Thunberg-Kritik, pflegt ungeachtet der scharfen verbalen Kritik ein zu vertrauliches Verhältnis zu vermeintlich wohlwollenden Kapitalfraktionen, Politikern und Medien. Bleibt es dabei, kann sie nicht mehr erreichen als den Status liebevoll getätschelter Hofnarren, während die Profis, Selbsttitulierung von Christian Lindner, weitermachen wie bisher. Ernsthaften Druck können die Jugendlichen nur ausüben, wenn sie zwar nicht Arbeit und Bildung verweigern, aber Karriere und Beteiligung an der Akkumulation. Die Metaphorik des Untergangs ist nicht neu. Bereits in den 70er Jahren war das Bild einer ausgelöschten Menschheit Triebgrund für Massenmobilisierungen und kehrt seitdem periodisch wieder. Und auch sie hatte eine Vorgeschichte, den religiösen Evergreen der Apokalypse. Wo dieser jedoch noch eine Erlösungserwartung mitbrachte, da blieb nur der große Kladderadatsch, ohne Rettung, ohne Nachspiel. Eine, wie Günther Anders es nannte, Apokalypse ohne Reich. Statt dem Himmelreich durch Rettershand stand das reine Nichts durch Menschenhand vor der Tür. Eine Möglichkeit, die sich seither nur in verschiedenen Szenarien wiederholt. Das Coverbild des letzten Menschen verschob sich lediglich vom Atompilz wahlweise auf den von der Sonne verbrannten in der Wüste, beziehungsweise den im globalen Weltmeer ersaufenden. Vom Irren, der die Erde in die Luft sprengt, hat sich die Angst verschoben zum Menschen, die ihre eigene und die Zukunft der Erde förmlich verbrennt und am CO2 erstickt. Die spätmodernen Angstmetaphern, und damit kommen wir zur zweiten These, die spätmodernen Angstmetaphern des Untergangs haben ihren Ursprung in der Realität der kapitalisierten Gesellschaft und den verhärteten Kollektiven, die aus ihrer Mitte entspringen, für die der Einzelne nichts, die Akkumulation von Kapital und die Identität der Gemeinschaft dagegen alles ist. Nicht nur ist jeder Einzelne ersetzbar, sondern darüber hinaus sind steigende Anteile der Weltbevölkerung vom Standpunkt der Verwertung aus schlicht überflüssig. Nicht nur führt diese Gesellschaft einen Krieg gegen ihre eigenen Möglichkeiten, sie hat ein Destruktionspotenzial angehäuft, das noch alles Lebendige auslöschen könnte. Dass die Gesellschaft dazu fähig und willens ist, einzelne Gruppen und die ganze Gattung auszulöschen, bewies die Geschichte hinlängst. Dass sie nicht vor sich selbst erschrickt und sich radikal ändert, ebenso weder Pogrome noch der millionenfache Mord der Nationalsozialisten noch die Atombombe, mit der Macht alles Lebendige auszulöschen, haben zu einem wirklichen Bruch mit der Herrschaft geführt. Drittens. Der Wunsch, in 20, 30 oder 50 Jahren auch noch vor der Tür spazieren zu können, ohne ABC-Anzug leben zu können und sich nicht im Todeskampf um Trinkwasser zu befinden, ist nicht verrückt. Nicht von einem Atomkrieg in Luft aufgelöst zu werden oder wegen Verseuchung durch Atomunfälle nichts mehr aus dem Boden essen zu können, war es ebenso wenig. Wo jedoch die gesellschaftliche Debatte sich von der Kritik an Ausbeutung von Mensch und Natur, von der Kritik an Herrschaft und Krieg löst und sich der Horizont einer radikalen Veränderung einebnet, da werden die falschen Verhältnisse zu Grundübeln des Menschen, mit denen man umzugehen hat, statt sie als veränderbar zu zeigen. Die Macht, mit der die Verhältnisse den ohnmächtigen Einzelnen gegenübertreten, lässt die Geschichte der Herrschaft in der Ohnmacht der Einzelnen als Naturgeschichte erscheinen und wo die Herrschaft des Menschen über den Menschen und über die Natur die Form einer ewigen Konstante annimmt, wird der Mensch selbst zum Feind. Die Verdrängung der Herrschaftsverhältnisse findet ihren profitablen Widerhall in den Psychowahren der irregulären Kräfte ebenso wie in den Konferenzen der seriösen Bataillone der Psychopolitik, die dieser nicht mehr so neuen Angstform bereits ihren akademisch geadelten Begriff der Eco-Anxiety gegeben haben, die Arbeit an der eigenen Psyche gerinnt zur scheinbaren Lösung der falschen Gesellschaft. Viertens. Die reale Angst der Menschen vor der Gesellschaft, wie sie ist, und vor dem, zu was sie fähig ist, verschiebt sich auf den Menschen an sich, der zum Feind zum Schädling wird. Durch die Ohnmacht der Einzelnen erscheint die Realität als eine einzige Quelle von Gefahren und die Menschen selbst als deren Agenten. Diese Angst wirkt übermächtig und allgegenwärtig und ihre Gründe werden so undurchsichtig und verstellt. Die Angst flottiert frei im Raum, der unsere Gesellschaft ist. Weil es der Mensch an sich sei, der Krankheitsbringer, Umweltzerstörer etc. ist, wird er selbst zur Angstquelle, zur Gefahr. Die Gefahr für Leib und Leben, die so dauerhaft gespürt wird, wird zur Paranoia. Die anderen als potenzielle Mörder. Der Mensch an sich wird zum Raubtier, zum Schädling, der an der Natur nagt und am Fortbestand der Menschheit selbst. Weil der gesellschaftliche Zusammenhang obskur und abstrakt für die Einzelnen undurchschaubar wirkt, ist die Angst frei flottierend und ihre scheinbaren Gründe werden nach außen als Gefahr zur frei flottierenden Projektion. Für die Paranoia

Neuntens. Dieser gesellschaftliche Zustand hat jedoch selbst Geschichte. Er hat einen Anfang und kein Ende, weil er sich gerade im drohenden Ende stets neu setzt. Im drohenden Verlust erreicht er immer aufs Neue die eigene Reproduktion. Das drohende Ende mobilisiert die Kräfte für das ewig Gleiche. Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Insofern hat noch jede Krise zur Erneuerung geführt, weil noch immer weitergemacht wurde, ohne dass man die Herrschaft gestürzt hätte. Doch keine Krise hat die Macht zu einem derart achtsamen Formwandel veranlasst wie die Krise von 68. Zehntens. Der Angriff derer, die in dieser Gesellschaft keine Zukunft sahen und den man heute im Begriff der Protestbewegung von 68 erinnert, war Ausdruck einer gesellschaftlichen Krise, in der die Herrschenden nicht mehr konnten und die Beherrschten nicht mehr recht wollten. Die Gesellschaft der Ware hatte ihren sicheren Tritt verloren. Allein, ob dies an der Macht der Beherrschten lag, darf bezweifelt werden. Am Rande der Staatskrise setzt der französische Präsident de Gaulle 1968 auf ein Referendum, das die Partizipation der Massen in den Apparat zur Abstimmung stellte, um die ins Wackeln geratene Zivilisation zu retten. Von der Mehrheit abgelehnt, besiegelte dies den Sturz des Generals, und doch hat er Recht behalten, indem alles darauf hindeutet, dass die Veränderung eine breitere Beteiligung aller an den Ergebnissen der Aktivitäten, von denen sie direkt betroffen sind, so de Gaulle, beinhalten musste. Recht bekam er, indem er mit seinem kühnen Entwurf den Weg für den Formwandel der Herrschaft beschrieben hat, auf dem nun der neue Gleichschritt exerziert wird. Indem die Herrschaft als verstaubte Bürokratie kritisiert wurde, trug diese Kritik bereits das trojanische Pferd der Modernisierung kapitalistischer Herrschaft in die Hallen der müde gewordenen Gesellschaft und konnte so in zerstäubter Form ihre Funktion mit neuer Kraft und neuem Geist aufnehmen. Aus der einstigen Erkenntnis auf die Einzelnen und deren Grundlage in Form einer bewohnbaren Welt komme es in der kapitalisierten Gesellschaft nicht an, der Protest und die Revolte folgten, wurde das Mantra, gerade auf die Einzelnen käme es an, damit die Gattung weiter bestehen könne. Elftens. Aus dem Ruf nach Selbstbestimmung schöpfte die Macht die Refugien für die Psychokratie als freiwillige Selbstverwaltung der Ausbeutung durch die Ausgebeuteten. Auf dem Rücken der Revolte setzte sich die abstrakte Autoritätskritik und der Ruf nach Beteiligung durch und markiert die kybernetisch verfasste bürgernahe Verwaltung der Krise aus dem Grund der Dialektik des antiautoritären Bewusstseins. Die Kritik der wahren Gesellschaft geronnen zur Konsumkritik, die Kritik der Herrschaft zur Kritik des verstaubten Managements von oben. Zwölftens. Durch die Macht pariert gab die Krise der 1960er Jahre einen neuen Drive für die Akkumulation. Das damalige Krisenbewusstsein war bestimmt durch einen Verlust des Gleichgewichts, sei es im Verhältnis zur Natur oder zwischen den Menschen und deren Institutionen. Die 1970er Jahre waren ein riesiges Spielfeld des Krisenmanagements, eine Sprießquelle ideologischen Kitts. Die Ökologie stellt dabei den ideologischen Widerschein der damaligen Umweltkrise in der Unterwerfung. Unter die erste Natur fand man einen würdigen Ersatz für die bis jetzt gescheiterte Befreiung von der zweiten Natur kapitalistischer Vergesellschaftung, nur um diese desto sicherer zu reproduzieren. Die Überwindung der Krise war gleichbedeutend mit einer Rückgewinnung des Gleichgewichts. Die Verschiebung der Krise der Gesellschaft in eine des Naturverhältnisses verschob so die Basis der Krise hin zur Krise des Menschen mit sich selbst. Die Krise der 1960er Jahre hat darin nie aufgehört zu wirken, indem sie in den einzelnen Angst- und Krisendiskursen nur eine Verschiebung durchmacht. In der Dynamisierung durch das Krisenmanagement hat sich der Begriff der Krise jedoch verändert und wurde zum ständigen Begleiter. Wo die Krise der 1960er Jahre noch eine paralysierende Wirkung hatte und eine Krise der Gesellschaft des Spektakels aussprach, so hat sich die Krise selbst zum Spektakel verwandelt, das zu mobilisieren vermag. Der Verlust der Einheit wurde dynamisiert zur neuen Einheit, die, stets im Werden, zu einer Dauermobilisation führt. Die Krisenstimmung der 1970er und 80er Jahre bewegte sich vom möglichen Atomschlag zum Super-GAU. Sie wechselte dabei nur ihre spektakulären Bilder und findet seither stetig neue. Die Ideologien der Krise antworten darauf in einer Naturalisierung der Krise, die nur der gesellschaftlichen Dynamik mythischen Glanz gibt und den Druck auf die Einzelnen erhöht, die nun selbst in Form personalisierter Gefahr zu den Gefährdern für die Gattung werden. Damit einherging der neue Protestantismus gegen den Konsumwahn und die Umweltsünde, der seine jeweils eigenen Projektionsformen aus der Mitte seines Mystizismus der Herrschaft gebiert. Gerade auf den Einzelnen käme es an, damit das Gleichgewicht wieder gefunden werden kann. These 14. Das Schreckbild CO2 hat den Atompilz abgelöst und verlagert die Gefahr auf den einzelnen Menschen, der quasi die Zukunft der anderen konsumiert. Gefahr und Rettung stellen sich in Form der richtigen Entscheidung innerhalb der Warenpalette dar. Der ökologische Fußabdruck, den man fleißig einzelnen sündigen Waren und Umweltsündern vorzurechnen versucht, ist die subjektivistische Krisenlösung der kapitalisierten Gesellschaft. Der Mensch erscheint rein als Konsument und die Umweltkrise erscheint als ein Problem des richtigen Konsums. These 15. In zuerst noch moralischer Vorwärtsverteidigung gebiert sich die rettende Gemeinschaft, bevor schlagkräftig in putativer Notwehr gegen die eigenen Projektionen zu Felde gezogen werden kann. Der moralischen Ökonomie der rettenden Gemeinschaft korrespondiert die avantgardistische Rolle eines neuen, grünen Akkumulationszyklus. Ihren politökonomischen Charakter erhält sie in der Forderung nach dem Notstand. In den omnipräsenten Rufen nach dem Notstand vereint sich der Balzruf an den Souverän, der des Richters. Der aber kommt nicht mehr vom Himmel, sondern ruht im stahlharten Gehäuse der Hörigkeit profaner Herrschaft. Sie wird technisch garniert durch die Versessenheit auf ein fetischisiertes Bild der Wissenschaft, die sich als monolithischer Block darstelle, auf dem man nur zu hören brauche und der längst die Pläne für ein neutrales Dasein des Menschen bereithalten würde. Sechzehntens. Im Spektakel des Klimanotstands vereint das Schreckbild des kommenden Untergangs die kommende Gemeinschaft der Rettenden. In ihr gesellen sich die linksdrehenden Pfaffen einer Politik der Zukunft mit den sogenannten unpolitischen Gruppen für Future Future im Glauben an ein kommendes Unheil. Wo die einen ihr jeweiliges Klientel for Future auf Trab bringen, kanalisieren die Bewegungsmanager wahlweise hin zum Green New Deal oder zum System Change im Postwachstum, um die Herrschaft nachhaltig aufzuhübschen. Beide Seiten paaren sich in einer frenetischen Angstlust vor dem Untergang, der längst mehr als das reine Nichts verspricht. Das Gebaren einzelner Gruppen, die man so gerne aufgrund ihrer kryptotheologischen Performance belächelt, ist weit mehr als ein Randphänomen, sondern Ausdruck davon, dass die Untergangsvision längst zum Stahlbad geronnen zu sein scheint, für dessen Durchstehen man sich Mehrwert erhofft. Andere dürften dagegen die Geschichte nicht in Form eines kommenden Untergangs sehen, sondern als permanente Katastrophe, die Trümmer auf Trümmer häuft. These 17. Der Notstand, der Ausnahmezustand, den sich die einen wünschen, diesen wissen die anderen als Zustand, in dem sie leben, als Regel ihres Daseins. Einzig das Wissen um die Tradition der Unterdrückten, so Walter Benjamin, trennt sie. Der Gedanke, dass die Bewahrung dieser Zukunft mit der Bewahrung jenes Zustands korrespondiert. In der Abstraktheit des Krisenbegriffs korrespondiert das Spektakel des Untergangs mit der Austreibung der Geschichte aus dem Denken und speit einen miefigen Brei aus, dessen Positivität noch aus allen Poren des apokalyptischen Sprechs trieft. Die falsche Abstraktion, die hinter und durch die Menschen herrscht, kennzeichnet eine Gesellschaft, die längst zum Gefängnis wurde und in der ubiquitäre Rede von der Gefahr für das Leben verspricht sich das Stockholm-Syndrom, Hauptsache weiter, egal wie, ihrer Insassen. Allein die Gewissheit, dass das Leben nicht lebt, gemahnt an die Mauern, die es je zu stürmen galt, an die Frage nach dem glücklichen Leben statt dem bloßen Überleben. Und die unumstößliche Gewissheit, dass ein Leben unter diesen Verhältnissen nicht lebenswert ist. Gegen das Spektakel des Untergangs muss ein Kontinuum der Geschichte wieder freigesprengt werden, um eine Zukunft zu ermöglichen, die sich wesentlich unterscheidet von der bloßen Verlängerung der absoluten Gegenwart. Dieser, wie Adorno es nannte, Defätismus der Vernunft, wird seine Kraft nicht aus der Hoffnung auf das Wohlergehen der Enkelkinder beziehen, sondern aus dem Hass. Die Generationen von Unterdrückten und Umgekommenen zu rächen. Endlich Weltuntergang. Katastrophenszenarien in Zeiten von Klimakrise und Pandemie. Die süffisante Überschrift legt nahe, dass die Gegenwart zwar zu mancher Sorge Anlass gebe, die Rede von Katastrophen aber doch übertrieben sei. Dieser scheinbar ausgewogene Realismus verfehlt die Dramatik der Situation. Formulierungen wie Katastrophenszenario oder Untergangsvision sollen anzeigen, dass es sich bei den Katastrophen nicht um wirkliche, sondern lediglich um imaginierte handelt. Denn ein Szenario ist ein Produkt ästhetischer Einbildungskraft, die Gestaltung einer Ereignisfolge durch die Fantasie eines Erzählers. Auch eine Vision bietet keine Erkenntnis der sinnlich erfahrbaren Realität, sondern ist eine innere Schau überweltlicher Dinge, ein religiöses Erlebnis. Durch solche skeptischen Rahmungen der möglichen Katastrophe verschiebt sich der kritische Blick von der objektiven Verfasstheit der Welt auf die Subjekte und ihre unzulänglichen Vorstellungen von der Wirklichkeit. Der Literaturwissenschaftler Klaus Wondung bringt diesen methodischen Zugang auf den Punkt. Die Apokalypse ist kein Ereignis, sondern ein Deutungsmittel. Apokalyptische Prophetie entwickelte sich im Judentum und bildete dessen weltgeschichtlichen Horizont. Sie ist Erwartung der Endzeit, in der die entfremdete Welt vernichtet und das ganz andere, ein Reich der Erlösung, anbricht. Wondung zufolge bietet das apokalyptische Denken eine stabile geistige Struktur, mit der historisch variable Inhalte sinnhaft geordnet werden können. Ob Weltkrieg oder Klimakrise, die entsprechenden apokalyptischen Erzählungen folgten immer denselben Regeln. Wondungs Ausführungen zu Herkunft und Logik der apokalyptischen Sinnstruktur sind aufschlussreich, sagen allerdings für sich genommen nichts über den Wahrheitsgehalt dieses Denkens in der ökologischen Krise der Gegenwart aus. Denn Hinweise auf die lange Geschichte apokalyptischen Denkens klären zwar darüber auf, dass dieses bereits vor dem anthropogenen Klimawandel existierte, zu überprüfen wäre jedoch, ob jene Denkform ihrem gegenwärtigen Inhalt, dem Klimawandel, angemessen ist. Das ist eine Frage der historischen Urteilskraft, die nur in Auseinandersetzung mit den Eigentümlichkeiten der Klimakrise entschieden werden kann. Stattdessen überwiegen in ideologiekritischen Beiträgen zur Ökologie abgeklärte Gesten. Die Klimabewegung erscheint als Wiederholung der Umweltbewegung der 70er Jahre, diese wiederum als Wiedergängerin älterer Formen religiöser Eschatologie. Musik. Was als altbekannt gilt, kann souverän mit den immer gleichen Polemiken abserviert werden. Die Wirklichkeit der ökologischen Krise und die alarmierenden Erkenntnisse der Klimawissenschaft über qualitativ neuartige Veränderungen im Erdsystem werden dagegen kaum zur Kenntnis genommen. Der Klimawandel wird zwar keine Vernichtung der Welt im absoluten apokalyptischen Sinne zeitigen, doch für unzählige Menschen bedeutet er bereits jetzt das Ende ihrer Welt. Eine Zerstörung ihrer materiellen Lebensgrundlagen durch Verwüstung und den steigenden Meeresspiegel sowie ihrer sozialen Beziehungen durch erzwungene Migration und Kriege um Ressourcen, letztlich den Tod durch Hunger und Naturkatastrophen. Anstatt in den Übertreibungen des apokalyptischen Denkens den Niederschlag einer katastrophalen Wirklichkeit zu erkennen, zieht man solches Denken mittels verschiedener psychologischer Spekulationen in Zweifel. So spricht Wondung von der Angstlust in Anbetracht des Weltuntergangs. Die Gruppe Nevermore vermutet, der Wahnsinn der Klimabewegung sei in der spätkapitalistischen Form der Subjektivierung begründet. Die Vereinzelung und die durch ökonomische Kriseneinbrüche stets drohende Überflüssigkeit des spätmodernen Subjekts forderten ihren Tribut in apokalyptischer Symptombildung. Demnach scheint sich die undurchschaute, frei flottierende Angst des Subjekts an einen beliebigen Gegenstand zu heften, derzeit eben an die Klimakrise. Doch auf welcher empirischen Grundlage wird denen, die in der Klimabewegung aktiv sind, eine solche unbewusste Verschiebung ihrer Ängste in apokalyptisches Denken zugeschrieben? Warum glaubt man überhaupt, eine eigentliche, verstellte Angst hinter der manifesten Angst vor dem Klimawandel entdecken zu müssen? Bieten jährlich schlimmere Hitzewellen und Hurricanes, Dürren und Fluten nicht ausreichend Anlass zur Realangst für ein zur bewussten Antizipation befähigtes gesellschaftliches Naturwesen, wie es Karl Marx beschwört? Auch wenn die Apokalypse ausbleibt, bringt der Klimawandel eine Kaskade von Katastrophen mit sich. Die Angst vor der rasanten Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen ist rational, wenn man sich vom Erhalt dieser Lebensgrundlagen abhängig weiß. Es ist leicht, die skeptischen Beschwichtigungen in der Klimakrise ihrerseits zum Ausdruck nicht durchschauter sozialpsychologischer Dynamiken zu erklären. Doch darum geht es nicht. Vielmehr ist jener entlarvende Kritikmodus selbst in Frage zu stellen. In seinem Aufsatz »Montaigne und die Funktion der Skepsis« stellte Max Horkheimer 1938 fest, »Wer ohne Darstellung der Basis nur die Ideologie angreift, übt schlechte oder vielmehr gar keine Kritik, wie geistreich sie auch sei. Das nicht mit einer bestimmten Theorie verknüpfte sogenannte Durchschauen und Auflösen von Ideologien hat heute leichtes Spiel. Das gesellschaftliche Ganze, nicht so sehr die Ideologie, bildet den Gegenstand der adäquaten Kritik in Theorie und Praxis. Was bedeutet Horkheimers Kritikverständnis für die Frage der Ökologie? Die darzustellende Basis, das ist der gesellschaftliche Stoffwechsel mit der Natur, wie er unter den Bedingungen der kapitalistischen Klassengesellschaft gegenwärtig vonstatten geht. Eine adäquate Kritik der politischen Ökologie beginnt nicht bei den Fehlern der Klimabewegung, sondern bei den destruktiven Tendenzen, die sich derzeit im gesellschaftlichen Naturverhältnis überall zeigen. Sie erklärt diese Verwerfungen mit einer bestimmten Theorie, nämlich der Kritik der politischen Ökonomie. Die ökologische Dimension dieser Kritik haben Vertreter des Ecological Marxism wie John Bellamy Foster und Kohei Saito in den 90er Jahren herausgearbeitet. Indem Marx sich auf die zu seiner Zeit neuesten Forschungsergebnisse von Naturwissenschaftlern stürzte, zeigte er, dass die ökonomischen Gesetze der Kapitalakkumulation mit der Reproduktion von Ökosystemen in Konflikt geraten. Eine langfristige Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen wird im Kapitalismus den kurzfristigen Profitinteressen der besitzenden Klassen geopfert. Durch die umwelthistorischen Studien des Agrarwissenschaftlers Karl Fraß war Marx damit vertraut, dass ökologische Krisen zum Kollaps ganzer Zivilisationen entscheidend beitragen können. In diesem Sinne deckt sein Werk Das Kapital in der langfristigen Entwicklungstendenz der kapitalistischen Gesellschaft Katastrophisches auf. Der liberale Begriff des Fortschritts erweist sich als zwielichtig. Wenn gesellschaftliches Handeln dem Kapital nicht Einhalt gebietet, dann führt der Fortschritt zur Verwüstung des Planeten. Das ist keine bloße Chimäre autoritär formierter Subjekte. Dass die kapitalistische Zivilisation wirklich eine Katastrophengeschichte zeitigt, die nur durch den aktiven Eingriff der unterdrückten Klassen gewendet werden kann, diese Einsicht eines kritischen Marxismus kann zur Orientierung in den eskalierenden ökologischen Krisen der Gegenwart dienen. In diesem Sinne schrieb Walter Benjamin 1928 in seiner aphoristischen Sammlung Einbahnstraße: Der Bestand oder das Ende einer 3000-jährigen Kulturentwicklung werden durch die Antwort darauf entschieden, ob es dem Proletariat gelinge, die Herrschaft der Bourgeoisie im Klassenkampf zu brechen. Ist die Abschaffung der Bourgeoisie nicht bis zu einem fast berechenbaren Augenblick der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung vollzogen, Inflation und Gaskrieg signalisieren ihn, so ist alles verloren. Bei Benjamin kann man sehen, dass Anleihen bei der Tradition des apokalyptischen bzw. messianischen Denkens keineswegs zwingend mit der Stiftung repressiver Gemeinschaft einhergehen, auch wenn es dadurch nicht obsolet wird, die Gefahren dieses Denkens herauszustellen. Doch nicht nur die apokalyptische Übertreibung, sondern auch die skeptische Entschärfung der Katastrophe ist auf ihre politischen Konsequenzen zu befragen. Horkheimer zufolge ist die Skepsis der genaue Gegensatz zur Destruktion, als welche sie zuweilen ihren eigenen Anhängern und Gegnern erscheint. Sie ist ihrem Wesen nach konservativ. Durch ihre Weigerung, über das Gewohnte hinauszudenken und zu handeln, bleibe sie an das Hergebrachte gebunden. Solange es ein göttliches Subjekt der Geschichte gibt, fungiert Natur lediglich als eine Art Futteral für den Menschen. Das galt auch noch für die letzte Erscheinungsform dieses Subjekts, die vergöttlichte Arbeiterklasse. Marx bewährte sich als Atheist und rettete die Kritik, als er gegen die Verdrängung der Natur im Gotha-R-Programm polemisierte. Die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte, und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum, als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Für die Ideologen der Arbeiterklasse war das die schwerste narzisstische Kränkung, für die Ideologen aller Klassen nur noch von Freuds Trieblehre übertroffen, wonach das Ich daran krankt, dass seine Moral nicht die Quelle allen Glücks ist. So musste für Horkheimer und Adorno die Natur in einem viel weiteren Sinn zum Problem werden. Der Einklang mit ihr, der bei Marx noch durch den vernünftigen, planvollen Umgang mit dieser Quelle des Reichtums mit Händen greifbar schien, stößt nun auch im Innern des Individuums in seinem Bedürfnis, sich selbst zu erhalten, auf größten Widerstand. Trieb und Vernunft schließen einander desto fühlbarer aus, je weiter sich die Zivilisation entwickelt. Revolution heißt damit auch Eingedenken der Natur im Subjekt. So wenig Adorno und Horkheimer sagen können, wie dieses Eingedenken konkret zu realisieren wäre, sie lassen keinen Zweifel daran, worin seine Negation im Allgemeinen resultieren muss. Der Naturzustand verewigt sich inmitten der Gesellschaft, in deren eigensten Grenzen lebt fort, was als endgültig besiegt und bezwungen gilt. Gesellschaft bleibt selber im Bann der Naturgeschichte. Als zweite Natur fällt sie mit der ersten zusammen. Jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, in dem Natur gebrochen wird, gerät nur umso tiefer in den Naturzwang hinein. So ist die Bahn der europäischen Zivilisation verlaufen. Diese Bahn verfolgten Adorno und Horkheimer zurück bis zu Homer. Ihr Naturbegriff nötigte sie förmlich dazu, zwischen kapitalistischer Produktion und deren Vorformen nicht mehr scharf zu unterscheiden. Das schien der Preis zu sein, um Natur in solcher Ambiguität überhaupt zur Sprache zu bringen und damit über den Marxismus hinauszugehen, wie umgekehrt die vollständige Abwicklung der kritischen Theorie, ob bei Habermas oder im Poststrukturalismus, davon ausgehen konnte, dass die unaufhebbar ambige Frage der Natur wieder aus der Gesellschaftstheorie verbannt und zur Beute der Grünen geworden war. Doch die fundamentale Zweideutigkeit des Naturbegriffs lässt sich durch Mülltrennung nicht entsorgen. Wenn die blinde Gesetzmäßigkeit von Herrschaft denselben Namen trägt wie das, was ihr zugleich zum Opfer fällt, dann bleibt nicht nur offen, was Natur eigentlich ist, sondern auch, was für sie getan werden kann. Die suggerierte Unmittelbarkeit ist Schein. Natur wäre zunächst als metaphysischer Begriff zu sehen, der eigentlich den Naturwissenschaften das Fürchten lehren sollte. Er verdankt sich dem Transzendentalsubjekt, das in uns denkt. Kommt also in der Natur selber nicht vor. Ist Name für ein Verhältnis, nicht für die Dinge selbst, die darunter subsumiert werden. Unter der Fragestellung, wie ist Natur selbst möglich, heißt es bei Kant, der Verstand schöpft seine Gesetze a priori nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor. Kant aber meinte mit Natur auch ganz selbstverständlich noch die Gesellschaft, so dass die Aktivitäten eines Raubtiers nicht anders als die eines Kapitalisten dem Verstand immer nur in Naturgesetzen fassbar werden, die dem Verstand selber, der doch Raubtier und Kapitalist bloß beobachtet, entsprungen seien. Natur und Gesellschaft gelten ihm darin als eins, eine einzige Natur, der jedoch die intelligible Welt gegenübersteht, worin es allein die Freiheit des Individuums gibt. Adorno und Horkheimer kehren zwar zur Kritik von Kant zurück, wonach der Verstand seine Gesetze der Natur vorschreibe, aber sie sind hindurchgegangen durch eine Kritik der politischen Ökonomie, die nur noch doppeldeutig von den Naturgesetzen kapitalistischer Produktion spricht. Wenn Marx die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess auffasst, dann bedeutet das entweder, diese Entwicklung führt mit naturgeschichtlicher Notwendigkeit zum Sozialismus, oder es heißt, der naturgeschichtliche Prozess wäre zu unterbrechen. in dem Adorno und Horkheimer gegen jene sozialdemokratische und stalinistische Auslegungen Position beziehen und Revolution als Stillstellung des naturgeschichtlichen Prozesses verstehen, damit Freiheit überhaupt möglich werde, müssen sie auch Gesellschaft und Natur in neuer Weise aufeinander beziehen. Die Reflexion von Kant, dass der Verstand seine Gesetze der Natur vorschreibe, formulieren sie als Kritik der Naturbeherrschung. Die disqualifizierte Natur wird zum chaotischen Stoff bloßer Einteilungen und das allgegenwärtige Selbst zum bloßen Haben, zur abstrakten Identität. Der Verstand wird als gesellschaftliches begriffen, die Gesellschaft selber aber als etwas, das nach Maßgabe der intelligiblen Welt im Sinn der Freiheit des einzelnen Individuums eben erst zu verändern wäre, um nicht mehr mit Natur zusammenzufallen. Natur jedoch würde dann ihrerseits in ein anderes Verhältnis zu den Gesetzen des Verstandes rücken. Durch diese revolutionäre Theorie, die allerdings die konservative Freuds voraussetzt, taugt Natur nun nicht mehr, wozu sie einmal gestempelt wurde. Vom Totalitätsbegriff, den man ihr zugemutet hat, bleibt nur noch ein kruder, auch allzu enger Name fürs Nicht-Identische, wie Adorno in der negativen Dialektik schreibt. Natur ist alles, was nicht Gesellschaft ist und zugleich zu erkennen gibt, ohne deren Zwang zur Identität bestehen zu können. Das ist der springende Punkt, den Kritik ins Auge fassen muss. Als Begriff für ein falsches Verhältnis bedeutet Natur immer auch die Möglichkeit eines Richtigen, worin ihr Qualitatives endlich zur Geltung kommen könnte. Eine Möglichkeit, die jedoch nirgendwo, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, als realisierte vorgestellt und beschrieben zu werden vermag. Allein im Ästhetischen hat sie sich bewahrheitet. Durch diesen einzig wahren Naturschutzpark führen die Kantsche Kritik der Urteilskraft und die ästhetische Theorie Adornos. Auf die Gesellschaft selbst angewandt, bleibt es notwendig bei vagen Formulierungen. Unter veränderten Produktionsverhältnissen wäre Technik etwa fähig, der Natur beizustehen und auf der armen Erde ihr zu dem zu helfen, wohin sie vielleicht möchte. Aber beistehen kann man nur einzelnen Wesen. Unreflektiert gebraucht jedoch ist Natur die Formel, die alles gleich macht, was nicht zur Gesellschaft gerechnet werden kann. Deren eigener Identitätszwang, die Gewalt, die dem Einzelnen vom Allgemeinen angetan wird, kehrt in ihr wieder und gaukelt Versöhnung vor. Das schlechthin nicht identische, heterogene soll zur Identität des natürlichen, schlechthin Versöhnten gebracht werden und nicht selten werden dabei noch die einfachsten Einsichten der ohnehin der Selbstreflexion abgeneigten Naturwissenschaften verleugnet, um nur ja nicht die Identität, das heißt den Verstand, zu verlieren. Darin ist eine Gesellschaft am Werk, die sich ihrer selbst nicht bewusst werden darf. Natur ist so gesehen und im Gegensatz zum alten griechischen oder lateinischen Begriff, der nur die Herkunft meinte, die Vorstellung der Gesellschaft von ihrer eigenen Totalität, die das Bewusstsein abspaltet und auf das ihr Fremde projiziert. Dabei entsteht immer eine Idylle, auch wenn Natur den unerbittlichen Kampf ums Dasein verkörpern muss. Sie dient der Gesellschaft zur gefälligen Illustration des Immergleichen, ohne die es in ihm kaum einer aushält. Musik. Demgegenüber nimmt Transzendenz eine andere Bedeutung an. Das Moment, in dem Natur und Geschichte einander kommensurabel werden. Ohne ineinander aufzugehen, wäre das von Vergängnis. Das automatische Subjekt, wie Marx den sich selbst verwertenden Wert des Kapitals bezeichnet, ist aber Transzendenz, die solche Selbstreflexion auslöscht. Sie tritt an die Stelle des alten göttlichen Subjekts der Religionen. Alles Physische vermittelnd in der Totalität des Zwangs, wird es durch die vergänglichen Erscheinungen hindurch, in Gestalt der Waren, zum Ewigen, das unmittelbar nicht erscheinen kann und darum der Natur bedarf, sich darin zu spiegeln. Zum Gegenteil von Versöhnung mit dem, was als Natur subsumiert wird. Es gibt nur eine Wahrnehmungsform, die dieser Spiegelung ganz gerecht wird. Das ist das Fernsehen. Denn es gibt gleichfalls vor, das Physische zu vermitteln und projiziert die Idylle ins Wohnzimmer. Fallen dann auf dem Bildschirm die Tiere übereinander her, ist die ewige Natur perfekt. So ist nun einmal die Welt, sagen sich die Bestien vor dem Bildschirm. So deutlich Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung akzentuieren konnten, dass der Naturzustand in der Gesellschaft fortdauert, da sie dessen Zwänge in neuen Formen reproduziert. So undeutlich blieb ihr Begriff von diesen Formen und damit vom Souverän, der bei Hobbes den Naturzustand im Inneren suspendiert. Sie enthalten sich der Stimme, wenn der jeweilige Waffenstillstand beurteilt werden soll, den der Staat im Krieg aller gegen alle auf seinem Territorium herstellt. Ihr Vertrauen in den Souverän, der ihnen gerade Schutz bot, als sie das Buch schrieben, war zu diesem Zeitpunkt ziemlich gering und das kann ihnen niemand vorwerfen. Darum nicht zuletzt zögerten sie später, es neu herauszugeben. In diesem Zögern liegt die Einsicht, dass die Dialektik der Aufklärung die politische Urteilskraft vernachlässigt hatte. Eine Urteilskraft, die zwischen den Staaten angesichts des Schlimmsten zu unterscheiden vermag und dennoch, allein schon, weil es die Möglichkeit dieses Schlimmsten überhaupt gibt, am Existenzialurteil über den Staat selbst als den Inbegriff des Falschen festhalten muss. Jene Schwäche der kritischen Theorie hinterließ auch in Horkheimers politisch so bedeutsamen Texten über autoritären Staat und Racket ihre Spuren, und sie ist selbst in den späteren Arbeiten Adornos, die der deutschen Ideologie auf den Grund gehen, nicht ganz überwunden. Während die Dialektik der Aufklärung die Disqualifizierung der Natur im Denken bewusst machte, entging ihr im Politischen etwas von den je spezifischen Qualitäten des Souveräns, das zur selben Zeit aber Franz Neumann und Otto Kirchheimer in der Analyse des Nationalsozialismus gewinnen und in der Arbeit für den amerikanischen Geheimdienst zum Teil sogar umsetzen konnten. Vor der disqualifizierten Natur sind alle Staaten gleich, könnte der Schluss aus den philosophischen Fragmenten Adornos und Horkheimers lauten, während Neumann schon durch die Wahl des Titels seiner Analyse den Gegensatz zwischen den Staaten exponiert, indem er auf Hobbes anspielt: Behemoth ist nicht gleich Leviathan. Jeder Staat ist ein politisches Zwangssystem, aber einer, in dem Reste der Herrschaft des Gesetzes und von individuellen Rechten noch gewahrt sind, ist zugleich etwas anderes als der Unstaat des Nationalsozialismus, in dem der Zustand der Gesetzlosigkeit total wird. Die Disqualifizierung des Politischen in der kritischen Theorie fiel nicht weiter ins Gewicht, solange es keine grüne Bewegung gab. Und darum blieb es Herbert Marcuse vorbehalten, durch den Anschluss an die neuen sozialen Bewegungen die Schwäche der Dialektik der Aufklärung zum Programm zu machen. In seiner Schrift Konterrevolution und Revolte griff er nicht nur auf die Einsichten von Adorno und Horkheimer zurück. Natur werde in aggressiv wissenschaftlicher Weise behandelt. Sie ist wertfreie Materie, bloßes Material. Diese Einstellung zur Natur ist ein historisches A priori, das einer spezifischen Gesellschaftsform angehört. Er vermeinte vielmehr, jetzt in den ökologischen Vorstößen der radikalen Bewegung auch das konkrete Bindeglied zwischen der Befreiung des Menschen und der Natur zu sehen. Damit der Umweltschutz sich so weit entwickelt, dass er im kapitalistischen Rahmen nicht mehr eingedämmt werden kann, muss er zunächst innerhalb desselben vorangetrieben werden. Offenkundig wollte er das Wahnhafte in den ökologischen Vorstößen der vermeintlich radikalen Bewegung nicht sehen, dass damals jemanden wie Jean Améry sofort an die irrationalistischen Strömungen der 20er und 30er Jahre erinnerte, denen er selber mit positivistischer Vernunft beizukommen suchte. Die schiere Wahrheit ist, dass sowohl ideologischer Ökologismus wie ideologischer Regionalismus luftige Denkgespinste sind, die dort, wo hart im Raume sich die Sachen stoßen, alsbald unweigerlich reaktionäre Züge annehmen würden. Das aber ist der Raum des Politischen. Die Verdrängung seiner Kategorien verwandelt die wirkliche Kritik in irrationalen Aktivismus. Marcuse kann nicht mehr erkennen, was es politisch bedeutet, innerhalb des kapitalistischen Rahmens, der eben kein bloßer Rahmen ist, Umweltschutz voranzutreiben, als gäbe es in jenem Rahmen keine staatliche Herrschaft und kein nationales Bewusstsein, als würde nicht jede Bestrebung, Umweltverschmutzung zu vermindern, zwangsläufig politische Bedeutung annehmen und ideologische Konsequenzen nach sich ziehen, fällt Marcuse, indem er auch auf diesem Gebiet politisch aktiv werden möchte, hinter die Selbstreflexion eines kritischen Naturbegriffs zurück, die der Dialektik der Aufklärung noch möglich war. Innerhalb des kapitalistischen Rahmens lässt sich nur vorantreiben, was dem Begriff der Natur zu Diensten ist, den eben dieser Rahmen determiniert. Sollte es je möglich sein, ihn aufzusprengen und die Gesellschaft von ihrem eigenen Zwang zu befreien, könnte erst Klarheit darüber gewonnen werden, was Natur ist, welche Befunde davon existieren und wodurch ihr beizustehen wäre. Die ökologischen Vorstöße indessen sind nur Vorstöße gegen den Restbestand politischer Vernunft. Als die Alliierten des Zweiten Weltkriegs noch in wechselseitiger Feindschaft und Abschreckung über die Nachkriegsordnung wachten, gab es allerdings keine Schwierigkeiten mit dem Souveränitätsbegriff und darum konnte jene radikale Bewegung, die nicht radikal war, in aller Unschuld agieren. Die Siegermächte erschienen in spontaner Ideologisierung als der Weltsouverän, der zwar in sich gespalten war, in West und Ost, aber in seinem eigenen Machtbereich alles Politische, das heißt alle Freund-Feind-Verhältnisse zu regeln vermochte. Mit dem Ende dieser Ordnung hat die Ökologiebewegung ihre Unschuld jedoch verloren. Es droht nun eine andere Erscheinung des Weltsouveräns, die allein darin gespenstisch ist, sich nicht auf Waffen und Abschreckung zu stützen, sondern auf Umweltbewusstsein und Schadstoffarmut. An die Stelle der Schreckbilder von kommunistischer Revolution und imperialistischer Aggression treten offenbar die von Klimakatastrophe und ökologischem Raubbau. Auf den ersten Blick scheint sich nicht viel zu ändern. Es geht darum, Bündnisse zwischen Staaten zu schmieden und die Gewaltverhältnisse, Naturzustand nennt sie Hegel, zwischen ihnen zu regulieren. Aber die Mittel, die Natur vorschützen, geben undeutlich einen anderen Zweck zu erkennen. Die Universalität, die sie so selbstverständlich beanspruchen, als doch alle Menschen vom Klima abhängig sind und gute Luft atmen wollen, ist weit durchtriebener, als die Feindbilder des Kalten Kriegs es je waren. Niemand, der das Überleben der Menschheit will, kann ernsthaft in Frage stellen, dass die Natur Voraussetzung der Reproduktion der Gesellschaft zu bewahren ist. Und zugleich beinhaltet bereits der Begriff der Natur das falsche Bewusstsein von der Gesellschaft. So ist es kein Zufall, dass die Kräfte, die der Hegemonie der USA ein Ende machen wollen, mitunter sich nicht nur auf das Völkerrecht, sondern auch auf den Klimaschutz berufen. Das eine lässt den Staat als Natur der Völker erscheinen, das andere macht die Natur zum Staatsgebiet des fanatisierten Weltsouveräns. Einerseits soll das Prinzip des westlichen Staats unterminiert werden, wonach das Recht und nicht die Herkunft die politische Einheit bestimmen. Andererseits soll dessen Garant, die Hegemonie der USA, gebrochen werden. Und wie es derzeit aussieht, könnte die antiamerikanische Ideologie Amerika selber am besten als Kampf gegen den Klimawandel erobern. Der Naturschutz als globalisierte Bewegung gegen die sogenannte Globalisierung könnte geradezu als naturgetreue Kopie oder romantischer Doppelgänger einer ganz bestimmten Auffassung von internationalem Recht betrachtet werden. Eine Auffassung, die über die Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten hinwegzutäuschen sucht, die vorgibt, es handle sich beim sogenannten Völkerrecht um wirkliches Recht, wie zwischen den Bürgern eines Staats, wo es sich doch in Wahrheit zwischen den Staaten immer nur um ein gelten sollendes, nicht wirklich geltendes Recht handeln kann, weil kein Souverän über ihnen regiert und auch niemals zu regieren vermag, da sie keine Bürger sind, sondern Gewaltmonopole auf ihren je eigenen Territorien bilden. Der fanatische Weltsouverän, der dagegen herbeigeschworen wird, bedarf auch eines imaginären Territoriums. Und das ist eben die Natur als gefährdete Idylle, die von allen seinen halluzinierten Untertanen, also den Staaten, geschützt werden müsse. Wer für dieses heilige Reich zu keinem Opfer bereit ist, wird aus der internationalen Gemeinschaft ausgestoßen. Solche aberwitzigen Fantasien berufen sich auf Umweltbefunde nur, um die USA ins Visier zu nehmen. Und sie nehmen die USA ins Visier, um vom Kapitalverhältnis zu schweigen. Das ist nicht nur schlecht für die letzten Reste politischer Vernunft, die auf diesem Erdball noch existieren. Es ist auch schlecht für das, was der krude Name Natur zu bezeichnen sucht. Suggeriert wird nämlich, dass ihre Rettung oder wenigstens das Ärgste zu verhindern möglich sei, und zwar ohne Staat und Kapital abzuschaffen. Dabei kann es sich doch bei all dem, was unter dem Label Umweltschutz unternommen wird, immer nur um kosmetische Eingriffe handeln. Natur selber bleibt lediglich Vorwand für ein politisches Kräftemessen, und je weiter die Maßnahmen über bloß regionale Zusammenhänge hinausgehen, desto oberflächlicher die Eingriffe. Solange die Selbstverwertung des Werts der gemeinsame Nenner ist, auf den alles Gesellschaftliche und Natürliche gebracht werden muss, der letztlich bestimmende Zweck, dem jedes Mittel recht ist, solange also das automatische Subjekt des Kapitals existiert, das jede bewusste Zwecksetzung des Individuums einem blinden Prozess der Akkumulation um ihrer selbst willen unterwirft und vom Individuum selber nur eine Charaktermaske übrig lässt, solange erweist sich die vernünftige gesellschaftliche Regelung des Stoffwechsels mit der Natur, von der Marx sprach, als reines Hirngespinst. Genau davon abzulenken, wurde die grüne Charaktermaske erfunden. Sie sucht in der Natur Entspannung vom Politischen. Was dieses Freund-Feind-Verhältnis den Menschen aufnötigt, will die grüne Charaktermaske eben hier vergessen machen, welche Freiheit es allein gibt im Stande der Unfreiheit. Den kategorischen Imperativ, alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, kann die grüne Charaktermaske nur als Gleichnis für die drohenden Umweltkatastrophen deuten. Und so ist sie wild entschlossen, alles Umweltverträgliche zu tun, im Stande der Unfreiheit, sich häuslich einzurichten. People out there who have become militant, some would say radical, and they're breaking the law because they think you are asleep at the switch of environmental concern, and by the time you wake up, it's going to be too late. Seit sie Erfolg hat, wird der grünen Bewegung von der Linken Geschichtslosigkeit vorgeworfen. Sowohl Anarchisten als auch Kommunisten waren bereits in den 1980ern fleißig darum bemüht, nachzuweisen, dass die im Aufstieg begriffene Strömung keine neue Idee vertritt, sondern der eigenen Theorietradition angehört. Man wollte das populäre Thema des Umweltschutzes gerne für sich beanspruchen. Selbst die SPD besann sich bald auf die Naturfreunde des Kaiserreichs, die den sozialdemokratischen Reihen entsprungen waren, und ging nur deshalb zunächst auf Distanz, weil die Mitte der Gesellschaft nichts mit den bärtigen Grünen anfangen konnte, in deren Unkonventionalität die radikale Linke den zweiten Betrug sah, denn auch das Gegenkulturelle wollte sie lieber für sich gepachtet haben. Der Siegeszug des neuen Kontrahenten wurde somit begleitet vom Neid bei den selbst nicht institutionalisierten Linken, die den Grünen jene Integration vorwarfen, die ihnen die etablierten Parteien lieber verwehrt hätten. Auch die politische Rechte hätte von Anfang an einen Anspruch gehabt, auf das ökologische Ticket zu setzen, umarmte die Grünen aber erst dann als ein Kind des eigenen Geistes, als es machtpolitisch überhaupt nicht mehr anders ging. Insofern die Umweltschutzbewegung immer schon von konservativ anti-industriellen und reaktionär anti-aufklärerischen Strömungen durchzogen war, begreift sich auch eine Fraktion der AfD als authentische Vorkämpferin derselben, und selbst eine neue nationalsozialistische Partei dürfte sich darauf berufen, dass die NSDAP zur politischen Heimat einiger Naturschützer der Weimarer Republik wurde. Das erste Umweltschutzgesetz Deutschlands wurde am 26. Juni 1935 verabschiedet. Gleich der Technik erscheint die Ökologie also historisch neutral. Sie ist mit allen politischen Lagern verwachsen, selbst wenn diese sich ihrer Verwandtschaft mitunter schämten. Ökologie ist daher so progressiv oder kritisch wie ein Hammer, der allen Zwecken dient, da er kein Bewusstsein hat. Wenn sich Kommunisten heute aus taktischen Erwägungen mit dem Klima befassen, mag das opportun sein. Richtig ist es höchstens als ein Zug im Kampf. Der theoretische Blick des historischen Materialisten, in dessen Namen Walter Benjamin schrieb, ist nicht von strategischen Erwägungen diktiert, weshalb sich ihm die triviale Frage nicht stellen kann, ob das Klima in seiner bisherigen Gestalt zu retten ist. Vielmehr schaut er nach dem Sinn der Frage, warum wird das Klima gerade heute zum Thema, das alle Bereiche dominiert, nicht nur um die eigene Tradition dem herrschenden Trend anzupassen, sollten Kommunisten nach geistigen Vorfahren suchen. Geschichtliches Bewusstsein bedeutete einmal zu wissen, wo in der Geschichte sich die Gesellschaft gerade befindet. Was eine Produktivkraft ist, versteht sich leicht. Die Produktionsverhältnisse zu durchschauen, ist hingegen schwieriger. Aus diesem Grund hatten sowohl Marx als auch Adorno Vorbehalte gegen den Ausdruck Industrie. Er verleitet dazu, die Gesellschaft durch die zur Verfügung stehenden technischen Mittel der Naturbeherrschung zu verstehen und dabei das soziale Gefüge, das dieselben bedingt, außer Acht zu lassen. Die Subsumption aller Lebensbereiche unter das Kapital, die im 18. Jahrhundert begann, wird mit diesem Fokus zur Geschichte der wissenschaftlichen Innovationen, die man auf die Natur losgelassen hat. Marx ahnte, dass besonders faszinierende Erscheinungen an der Oberfläche, wie der Wechsel vom Pferdeflug zur Maschinerie, das Bewusstsein der Philister ablenken würde, und polemisierte deshalb gegen das übertriebene Interesse der Ökonomen an der Dampfmaschine, hierbei die Kritik an den Kulturwissenschaften vorwegnehmend, die sich obsessiv mit einzelnen Erfindungen befassen. Im Begriff der Industrialisierung verschwindet der Unterschied zwischen feudaler und kapitalistischer Produktionsweise. Sein undifferenzierter Blick eignet den gegenwärtigen Klimaschützern. Ihre Analyse dreht sich um den Begriff der industriellen Revolution, die so etwas wie den Sündenfall der Menschheit markiert, da die menschengemachte Erderwärmung hier ihren Ausgang nimmt. Zugleich ist sie der Präzedenzfall dafür, dass die Gesellschaft von einem Energieträger auf den anderen umstellen kann und daher das Vorbild für die große ökologische Transformation, die sie anstreben. Dieser Ambivalenz muss sich die ökologische Bewegung nicht bewusst werden, da sie sich praktisch für das Vorwärts entschieden hat. Zwar gibt es in ihren Reihen durchaus Maschinenstürmer, die hinter die Entwicklung der Produktivkräfte in den Schoß der Erde zurückkehren wollen, so als wäre im Wald des Aussteigers die längst verlorene Ursprünglichkeit zu erreichen. Aber die Fortschrittsfeinde sind längst der realistischen Fraktion unterlegen, die die Technik affirmiert, da diese allein die nötigen Mittel zur Verfügung stellt, um dem Klimaproblem zu begegnen. Was aus der Romantik entsprungen ist, seine Fortsetzung in der Lebensreform fand und auch heute noch Veganismus und Yoga praktiziert, vertritt inzwischen stolz die Seite der Wissenschaft, nicht nur gegen die Leugner des Klimawandels. Die Ökologie heute ist positivistisch in ihrem Bezug auf die faktische Empirie, weshalb sie die empirische Faktizität nicht überschreiten kann. Der Zweck ihrer Bewegung ist die Weiterentwicklung des Kapitalismus, also kein anderer als der Fortschritt, der den Gegner für Benjamins Geschichtsthesen abgab. Im Fortschritt hat die kaum entwickelte Theorie der Ökologie ihr Ziel. Hier findet sie auch ihren Anfang. Der Begriff der Nachhaltigkeit entstammt der Forstwissenschaft des frühen 18. Jahrhunderts und steht für die Einsicht, dass auch der Einsatz der Technik eine Technik ist. Die maßvolle Nutzung des Waldes ist ein Gebot der unternehmerischen Ratio, befindet sich folglich auch im Einklang mit der instrumentellen Vernunft und kann gegen eine kurzfristig orientierte Logik des Raubbaus sogar als deren höchster Ausdruck gelten. Die blinde Abholzung des Waldes mag dem Einzelnen Profit bringen, sie steht im Widerspruch zu den Interessen einer kontinuierlichen kapitalistischen Akkumulation im Ganzen, die von anderen klimatischen Katastrophen nicht minder bedroht ist. Hier Einhalt zu gebieten, ist die historische Aufgabe der grünen Antikapitalisten, deren Wachstumskritik die Tauschgesellschaft in ihrem Wesen unberührt lässt. Die protestantische Ethik richtete sich zwar gegen die subjektiven Neigungen des Einzelnen, aber dieser musste dabei nicht auf den Genuss schlechthin verzichten, da ihn der Konsum entschädigte, welcher ihm durch die Enthaltsamkeit bei der Arbeit erst ermöglicht wurde. Dieses Geschehen an der Basis fand in Immanuel Kants Ethik ihren Ausdruck, in der das Unterdrücken von Neigungen zum Gradmesser der Richtigkeit einer Handlung wurde. Hiergegen bemerkte Hegel spitzfindig, dass die höchste Form der Befriedigung auch im Verzicht selbst liegen kann. Aus dieser Beobachtung Hegels zieht die gegenwärtige Ökonomie gewissermaßen ihre Konsequenz und dreht den Mechanismus um, der jetzt so erstaunliche Konsumgüter hervorbringt wie tugendhaften Kaffee und moralisch vertretbare Limonade. In ihren Objekten liegt, was Kant den Subjekten zumutete. Das verdinglichte Bewusstsein wurde wiederum in die Konsumsphäre verdinglicht. Nachhaltige Wirtschaft ist der neueste Ausdruck des repressiven Charakters, der in diesem Fall dann asketischen Logik des Kapitals. Es zielt auch objektiv auf weitergehende Kontrolle. Der industrielle Kapitalismus dominiert die erste Natur und den Arbeiter. Der nachindustrielle Kapitalismus merzt die Folgen dieser Entwicklung aus, allerdings ohne die Naturwüchsigkeit der Gesellschaft zu berücksichtigen. In dieser Reflexionslosigkeit ist die ökologische Bewegung dem technokratischen Ansatz verwandt, der zu Hochzeiten des Fordismus die ökonomische Krise durch keynesianistische Globalsteuerung verhindern wollte, deren derzeit noch impotente Nachfolger die groß angelegten Klimakonferenzen sind. Nicht nur im Kleinen, wo sie Dieselautos durch Elektroscooter austauscht, ist die grüne Bewegung daher technikaffin. Sie liefert den ideologischen Überbau für die schöpferische Zerstörung der alten Industrien, die bereits jetzt ein einträgliches Geschäft für die fortgeschrittenen Nationen und geschäftstüchtigen Klimaaktivisten ist. Nicht auszuschließen, dass die traditionelle Ökonomie sich ebenfalls der naturwissenschaftlichen Innovation bedient und diesen Wandel verzögert, etwa durch die Erschließung unbekannter Ölfelder oder neuer Techniken wie dem berüchtigten Fracking. Den einmal eingeläuteten Prozess der Transformation aber, für welchen gerade die Rahmenbedingungen geschaffen werden, wird das nicht aufhalten, weil er langfristig einzig die unerlässliche Rendite verspricht. In der wahren Form war die Natur als Gebrauchswert immer schon aufgehoben, heute wird diese Einheit mehr denn je benötigt. Klimaschutz widerspricht der kapitalistischen Expansion nicht nur nicht, sondern liefert die Voraussetzung für die Produktion auf erweiterter Stufenleiter, die Entbindung des Prozesses von der fossilen Schranke. Die Grüne Partei übernimmt daher die Aufgabe der Sozialdemokratie des vergangenen Jahrhunderts, die falsche Gesellschaft durch richtige Reformen am Leben zu erhalten. Nur, dass die Gefahr diesmal nicht von einer bestimmten Klasse droht, sondern von der ebenfalls deklassierten Natur. Als in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts schon einmal die Vernichtung der Welt drohte, hielt Benjamin den angepassten Progressiven seiner Zeit vor, den Begriff des Fortschritts von dem der Gesellschaft entkoppelt zu haben. Die Versöhnung der Menschheit sei sowohl Resultat als auch Voraussetzung für die harmonische Beziehung zu dem, was bislang stets der bloße Gegenstandsbereich des produktiven Zugriffs war. Benjamin richtete sich explizit gegen die Sozialdemokratie, die gerade erfolgreich darum bemüht war, die Grenze, die die kapitalistische Akkumulation am Proletariat fand, einzuebnen. Die organisierte Arbeiterbewegung benutzte einen Begriff der Natur, der sich auf unheilverkündende Art von dem der sozialistischen Utopien des Vormärz abhebt. Die Arbeit, wie sie nunmehr verstanden wird, läuft auf die Ausbeutung der Natur hinaus, welche man mit naiver Genugtuung der Ausbeutung des Proletariats gegenüberstellt. Walter Benjamins Gedanke war, dass der einseitige Fokus auf den Klassenantagonismus das Proletariat blind für die Totalität mache, in der es sich kämpfend befinde, aus welchem Grund die Natur aus den emanzipatorischen Überlegungen der Sozialdemokratie geradezu hinausfallen müsse. Genau in umgekehrter Weise fokussiert sich die grüne Bewegung heute auf die Befreiung der Natur, was nicht nur an schlechter Absicht klingt, sondern daran, dass ihr jeder Zugang zum kapitalistischen Gesamtzusammenhang fehlt. Oberflächlich sieht diese Bewegung die Folgen des Klimawandels für die Ärmsten der Armen und wähnt sich deshalb sozial, verschleiert aber, dass die Interessen der Unterdrückten auch ohne die Erderwärmung im Widerspruch zu den herrschenden Interessen stehen. Was die Arbeiterklasse zu viel hatte, hat die grüne Bewegung zu wenig. Die Ausrichtung auf den Antagonismus, in dem sich die Menschen untereinander befinden. Der sich gegen die Auslöschung der Menschheit stemmenden Fraktion, wie Extinction Rebellion, geht jedes Bewusstsein ab. für die notwendige Vernichtung von Arbeitskraft und Menschenleben im Kapitalismus. Da die Grünen in ihrem Pragmatismus kaum theoretisch auftreten, ist es fraglich, ob die philosophische Kritik sie überhaupt trifft, die man von der Dialektik der Aufklärung aus an ihr üben müsste. Der Vorrang der grünen Bewegung ist die Praxis und darum ist der Bewegung jener Begriff der Selbsterhaltung unproblematisch, den die kritische Theorie verdächtigte, in die Vernichtung zu führen. Hierfür stand Odysseus. Sein Überleben fällt der selbsterhaltenden List zum Opfer. Damit verdichtete sich in seiner Person das ganze Dilemma der kapitalistischen Produktion, in der das Überleben der Gattung immer nur das Epiphänomen der Wertverwertung ist, folglich derselben auch zum Opfer fallen kann. Weil sich in seiner Reflexion das Survival of the Fittest der rohen Natur verkörperte, ist Odysseus alles andere als ein Sympathieträger der Philosophie. Soweit verstand, der am Richtmaß der Selbsterhaltung groß wurde, ein Gesetz des Lebens wahrnimmt, ist es das des Stärkeren. Deshalb lässt sich die bürgerliche Ratio nicht vom imperialistischen Kampf ums Überleben trennen, den die Faschisten forcieren. Aus welchem Grund letztere auch die Klimakatastrophe in Kauf nehmen können, sie gäbe keine schlechte Hintergrundmusik zum nächsten Weltkrieg ab. Zwar bezieht sich die Selbsterhaltung der grünen Bewegung ihrer Intention nach auf die gesamte Gattung. Aber solche gut gemeinte Allgemeinheit ist nicht weniger zweifelhaft als die der bürgerlichen Gesellschaft. In der Gesellschaft, wie sie ist, bleibt trotz der armseligen moralistischen Versuche, die Menschlichkeit als rationalstes Mittel zu propagieren, Selbsterhaltung frei von der als Mythos denunzierten Utopie. Wie der bourgeoise Begriff der Menschheit, aus dessen partikularer Universalität der Faschismus seine Konsequenzen zog, schließt grüne Solidarität zwar keinen aus, trägt Früchte, aber nur für wenige und ist daher logisch kaum zu differenzieren vom Nationalismus, der das explizit macht. Logisch befinden sich die Grünen nur scheinbar in einem Kulturkampf mit der AfD. Der offizielle ökologische Altruismus verdeckt nur schlecht, dass es auch bei ihm nur um das limitierte Interesse geht. Und sei es auch das Interesse einer ganzen Generation. Die Unlust der streikenden Kinder, die Last des Klimawandels zu tragen, unterscheidet sich nicht von der bornierten Forderung, man müsse das solidarische Rentensystem abschaffen, da es die kommende Generation zugunsten der Älteren benachteiligt. Durch ihren Begriff von Gesellschaft nehmen die Grünen die Entrechteten und Unterdrückten aus ihrer Solidarität heraus, wie es die Nationalisten mit den Flüchtlingen tun. Die Tatsache, dass die Grüne Partei anderswo das preußische dreigliedrige Schulsystem verteidigt hat, ist die Konsequenz einer standesbewussten Politik, die die Bessergestellten repräsentiert, zu denen auch die Abiturienten der Bewegung in ein paar Jahren gehören. Das Bürgertum blickte auf das Proletariat herab, missbilligte aber auch die Dekadenz des Adels und ebenso ist die ökologische Bewegung demokratisch in der gleichberechtigten Verachtung für Junkfood und Porsche Cayenne. Ihre erpresserische Ethik ist tendenziös wie die bürgerliche Moral, die kein Mittel der Erkenntnis war, sondern eine Waffe im Kampf um die gesellschaftliche Macht. Jede gemeinte Solidarität, auch die der freundlichen Grünen, ist schlechter Schein, solange ihr ein Begriff davon fehlt, wie derzeit Reichtum produziert wird. Ohne ihn ist auch kein anderer Begriff von Reichtum zu denken, der die Grenzen verlassen würde, die ihm durch die Warenproduktion gesetzt sind. Alle noch so bunt gemalten Zukunftsvisionen sind daher blind, falls sie nicht durch und gegen die Bedingungen vermittelt sind, die derzeit herrschen. Andersherum wirkt das Glücksversprechen eines Walter Benjamin auf diejenigen anstößig, die dem herrschenden Paradigma verhaftet bleiben. Was er seiner Kritik am Positivismus der Sozialdemokratie folgen lässt, kann nur Beklemmung und Unverständnis bei der heutigen Bewegung hervorrufen. Es birgt in sich die Utopie einer anderen Welt. Gegen den schlechten Utopismus muss Wert auf die materialistische Form gelegt werden, dass Benjamin nämlich nicht über die Zukunft fantasierte, sondern rückblickend einen Traum zitierte, der in einer Generation vor ihm existierte, nämlich bei Fourier. Nach Fourier sollte die wohlbeschaffene gesellschaftliche Arbeit zur Folge haben, dass vier Monde die irdische Nacht erleuchteten, dass das Eis sich von den Polen zurückziehen, dass das Meerwasser nicht mehr salzig schmecke und die Raubtiere in den Dienst der Menschen träten. In den ökologischen Konzeptionen der Gegenwart erscheint die Natur nur als die objektive Grenze, die einen bestimmten Grad von Erderwärmung nicht zulässt, ohne katastrophale Konsequenzen. Von Gesellschaft versteht man so viel, dass sie CO2 ausstößt, und von Natur, dass ihr Klima dasselbe nicht verträgt. Konnte Walter Benjamin gegen Dietzgen noch die Einheit von Natur und Arbeit voraussetzen, dabei die alte protestantische Werkmoral im Begriff der Letzteren kritisieren und auf die Folgen für deren Objekt hinweisen, ist dieser Zusammenhang im Postmarxismus theoretisch durchtrennt, so sehr er praktisch die fatalen Folgen zeigt, vor denen Benjamin warnte. Seine dem heutigen Zeitgeist so fremde Forderung, die Pole müssten schmelzen, entfaltet ihren Sinn erst, wenn Natur nicht bloß als zu besänftigende Drohung begriffen wird, die durch Begrenzung und Verzicht gezähmt werden muss, sondern als ein Potenzial, das sich gemeinsam mit der Menschheit entfalten kann. Deshalb ist an der Forderung nach einem wesentlichen Eingriff in die Natur der Natur festzuhalten. Weder Eindämmung noch Entwicklung der Produktivkräfte führen zu Fortschritt, sondern die gesellschaftliche Reflexion auf die Beziehungen der Letzteren zu den Produktionsverhältnissen, die selber eine Produktivkraft sind. So vermittelt braucht sich der Materialismus seiner Erdverbundenheit nicht zu schämen. Die Natur ist der Springquell allen Reichtums, der aber nur geschöpft werden kann durch die ihm entsprechende Form kollektiver Tätigkeit. Benjamin, das alles illustriert eine Arbeit, die, weit entfernt die Natur auszubeuten, von den Schöpfungen sie zu entbinden entstanden ist, die als mögliche in ihrem Schoße schlummern. Zu den impotenten Standardreaktionen auf den Faschismus gehört die Verwunderung über die Unzeitgemäßheit des Phänomens, wozu es in den Geschichtsthesen heißt, Das Erstaunen darüber, dass die Dinge, die wir erleben, im 20. Jahrhundert noch möglich sind, ist kein philosophisches. Benjamins Beobachtung richtet sich gegen jenen Antifaschismus des guten Tons, der sich nur aus Standesdünkel von den wilden Horden unterschieden sehen will und daher dieselben als ewig gestrige denunziert, so als wären diese bloß aus der Zeit gefallen wie die unmodischen. Keinesfalls aber Ausdruck dessen, was bisher Geschichte war und ist. Dieselben Leute, die im Namen des Fortschritts als einer historischen Norm gegen den Faschismus zu sein meinen, brüsten sich im positiven Sinn damit, jener Norm zu entsprechen. Ihre sich dem Lauf der Geschichte einordnende Geisteshaltung ist qua Form verdächtig, unabhängig davon, welchen Inhalt sie sich zufälligerweise fügt. Als dem Begriff nach angepasste entsprechen sie einem wesentlichen Zug des autoritären Charakters. Aber Benjamin war nicht schadenfroh. Weil seine Kritik den Umständen galt und nicht den Subjekten, die sie hervorbringen und von ihnen hervorgebracht werden, unterließ er die direkte Denunziation der Sozialdemokraten. Ihre Verwandtschaft mit dem Faschismus interessierte ihn als Gesetz. Er kritisierte folglich das allgemeine Einverständnis mit dem historischen Bewegungsgesetz, an dessen Spitze sich die ehemals marginalisierte Bewegung inzwischen zu Recht verortete. Es gibt nichts, was die deutsche Arbeiterschaft in dem Grade korrumpiert hat, wie die Meinung, sie schwimme mit dem Strom. Benjamins Kritik des bloß Zeitgemäßen wirft einen Schatten auf alle politischen Strömungen, die sich heute darin überschlagen, ihre Fortschrittlichkeit auszustellen und das Gesetz zu verwirklichen, statt ihm Einhalt zu gebieten. Kämpfen die Kinder heute für die Zukunft? Und heißt es auf den T-Shirts wohl korrekterweise, The future is female, ist das kritisch zu verstehen und spricht sowohl gegen Kinder als auch gegen Frauen und am meisten gegen die Zukunft. An der Zukunft stellte Benjamin fest, wie in einer Spielweise des naturalistischen Fehlschlusses die herrschende Tendenz zum moralischen Gesetz erhoben wird. Aus der bloßen Beobachtung, dass die industrielle Produktionsweise sich durchsetzte, wurde die ethische Gültigkeit dieses Prozesses. Die technische Entwicklung galt ihr, der Sozialdemokratie, als das Gefälle des Stroms, mit dem sie zu schwimmen meinte. Von da an war es nur ein Schritt zu der Illusion, die Fabrikarbeit, die im Zuge des technischen Fortschritts gelegen sei, stelle eine politische Leistung dar. Dasselbe wäre über die ökologische Transformation zu sagen, der sich die Subjekte heute fügen, weil sie an der Zeit ist. Ihre Thesen sind allein schon darum zu kritisieren, weil postindustrielle Produktionsweisen heute allerorten aus dem Boden sprießen wie seinerzeit die Fabriken. Ein Sturm weht vom Paradies her, der das Menschengeschlecht unaufhaltsam in die Zukunft treibt, was keine Erlösung verspricht, sondern bloß, dass sich der Trümmerhaufen der Geschichte vergrößert. So wie Adorno das Hegelsche System gerade in seinem Aberwitz auch affirmierte, ist die Klimakatastrophe als Erkenntnisgrund des Bestehenden auch zu affirmieren. Und hätte eine wahre politische Bewegung ihre Aufgabe daran zu erkennen, warum alles, was besteht, verdient, dass es zugrunde geht, so Adorno. In diesem Sinne ging Benjamins Ansinnen darauf, in der künftigen Katastrophe die gegenwärtige zu erkennen. Deshalb wollte er der revolutionären Bewegung die Zukunft austreiben. Die Erlösung liegt darin, den Blick demütig von ihr abzuwenden und der Vergangenheit einzugedenken. Der Engel der Geschichte schaut zurück. Die politische Bewegung darf ihn nicht anstarren. Heilslehre im Materialismus kann nur bedeuten, dieselbe sein zu lassen, also nicht der Zukunft nachzuforschen. Nichts ist daher weniger revolutionär als die grüne Bewegung, die einen Kult um die Zukunft betreibt. Deren Verrat vorausschauend kritisierte Walter Benjamin die Sozialdemokratie, weil sie sich damit begnügte, der Arbeiterklasse die Rolle einer Erlöserin zukünftiger Generationen zuzuspielen. Sie durchschnitt ihr damit die Sehne der besten Kraft. Denn das materialistische Subjekt der Erkenntnis, die kämpfende Klasse, entwickelt sich am Schicksal derjenigen, die der Gesellschaft zum Opfer gefallen sind. In ihnen ist mehr Potenzial enthalten, als in allen kraftstrotzenden Visionen vom Künftigen. Walter Benjamin zu gedenken, der von den Faschisten in den Selbstmord getrieben wurde, und seinen Geist in uns zu erhalten, ist daher unendlich progressiver, als sich mit dem Klima der Zukunft zu beschäftigen. Vergangenheitsvergessenheit wird hingegen immer opportunistisch sein. Wir schließen mit Walter Benjamin. Die Klasse verlernte in dieser Schule gleich sehr den Hass wie den Opferwillen, denn beide nähren sich an dem Bild der geknechteten Vorfahren, nicht am Ideal der befreiten Enkel. Und damit sind mal wieder 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende gegangen. Heute wurde aus verschiedener Richtung die Frage gewälzt, was unterscheidet eigentlich den Club of Rome vom Frankfurter Institut für Sozialforschung? Was hat es mit erster Natur und zweiter Natur auf sich? Klimawandel oder Systemwechsel? Und wir haben 5 Beiträge gehört. Jetzt mal in rückwärtiger Reihenfolge. Eben einen der Gruppe Antifa C, die klargestellt hat, unsere Erde hat uns diese Kinder bloß vererbt. Ein Text von 2019. Weil ja immer alle sagen, wir haben uns die Erde nur von unseren Kindern geliehen. Zuvor hat Gerhard Scheidt nachgedacht über die Rettung der Natur und ist auf die Verdrängung des Souveräns gestoßen. Umweltschutz als antikapitalistischer Wahn. Ein Text von 2008. Und in der ersten Stunde hatten wir schon Beiträge von Jörn Schulz, von Johannes Hauer und etwas länger 18 Thesen zum Verhältnis von Wahnsinn und Realität aus dem Jahr 2019. anonym veröffentlicht. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt. Auf Wiederhören.